Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Spannhaus.

DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Spanhaus. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Together. just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg rule of my fury heart. I wait on mountaintops in Paris, going to battle, Maria to turn. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. raus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, yeah. Wieder mal ein Solo-Auftritt in dem Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich Brett, Brett, Rauchschnitt. Wo sind die Freunde mit Pose-Ausschnitt? Komm in die Club und genieß den Ausblick. Die bauen sich hoch und die ist auch schick. Ich singe hoch, bei der jeder auftickt. Meine Frau guckt krass, wenn ich's auftritt. Legal, mein Ausgang muss doch mal drin sein. Bin kein Kaufmann, brauch unbedingt einen Ring, der kommt an. An die war ich da, war ich da. Königin von euch, sieben auf die Tour. Wenn ein Haar gefällt, mir jedes Lied so. Tanz aber zum Song von Placebo. Hinter und da bin ich froh. Die Frau mit Kids, im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der jeder sehen kann in meinen Augenblitz. Alter, krasse Wort, jeder krasse Haus und es heißt darauf loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, du stellst weiter, bringst wie es nicht mein Leben, versuch ich mir einzureden. Ich becher mich weg, mag die Verhauen auf, was in deinen Fässern steckt. Ich saug's aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen von Schacks. Sie wird auf den Liebe vom Mann, doch ich bin es auf dem Chile, sie an. Guck darauf, wie kein Kopf, den besser, als er hätte nie gebettet, das Kotzen meine Ehre. Discovery. of Egypt. Only God knows where we stuck in hieroglyphics. Let me be Pacific, I wanna be down in your South Seas. But I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize on your thoughts, how tidy five, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic grip. So show me yours, I'll show you mine. So time you love it just like Lyle, and then we'll do it doggy style. So we can both watch X-Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't. You and me, baby, ain't. You and me. Sweat, baby, sweat. Auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Baby,

neue Sneakers aus der Schuhbox und geh raus. Lauf der Shop mit deinem Lächeln, kauf ne Powerade in Blau. Treff mein Bruder da am Corner und der rollt noch einen auf. Chill den ganzen Tag im Park und kippe Bierchen in meinen Bauch. Ich hab nichts wirklich zu tun, ja das Leben ist es gut. Adri sticht mir ein Tattoo, ich roll im Benzer mit meinem Bu. Trinke 1, 2, 3, 4 Shots an der Bar. Gib mir 2, 3 mehr und ich komm nicht mehr klar. Ja, das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Schotten in meinen Arm. Ja, ich wache, hacke auf und damals geh ich total schaden. Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Ja, das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Schotten in meinen Arm. Ja, ich wache, hacke auf und damals geh ich total schaden. Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Ja, geh zu Edeka und ich hol mir Suff. Ein paar Plastikcups und ne Flasche Luft. Habe Packs auf mir, ich geh bald kaputt. Doch bis dahin geb ich Vollgas in ein Benz durch Hut. Und ich lebe den Moment, auch wenn ich ihn vergessen hab. Vintage YSL, Jacques Mue und Sami immer jealous. Nur die noch fette Bills, nein, er zeigt dir kein Gesicht. Schöne Back ist Family, hänge draußen, wenn ich sipp. Und ich lebe wild, doch lebe gut. Nein, ich will nicht pennen, die Nacht sie ruft. Weiß noch früher, klettern übern Zaun. Und heute geht der ganze Club auf Rot. Ja, das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Schotten in meinen Arm. Ja, ich wache, hacke auf und damals geh ich total schaden. Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Ja, das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag. Eine Molle in meinem Magen und hab Schotten in meinen Arm. Ja, ich wache, hacke auf und damals geh ich total schaden. I see.